kleines Lied, das ich schrieb. Vielleicht magst du singen, wie notiert, nicht ärgern. Nur wundern. In jedem Leben, da gibt es Ärger. Doch wenn du dich sorgst, machst du's nur schwerer, nicht ärgern. Nur wundern, nicht ärgern, nur wundern bloß. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Du hast kein Ort, wo dein Kopf ruht. Jemand kam, nahm dein Bett fort. Nicht ärgern, nur wundern. Der Vermieter klagt, die Miete fehlt. Ich nun durch die Instanzen quält. Nicht ärgern, nur wundern. Sieh mich an, ich bin glücklich. Nicht ärgern, nur wundern. Okay, ich geb dir meine Nummer. Hast du Ärger, ruf mich an, ich mach dich glücklich. Nicht ärgern, nur wundern. Du hast kein Cash, du hast kein Stil, du hast kein Mädchen mit Gefühl, nicht ärgern, nur wundern. Wenn du dich ärgerst, dein Lächeln gefriert und das jeden anderen irritiert, nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern bloß. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Hier ist das Lied, das ich schrieb. Ich hoffe, du lerntest es wie notiert. Wie brave kleine Kinder, nicht ärgern, nur wundern. Hör auf, was ich sag, in deinem Leben wartet manch Ärger. Doch wenn du dich sorgst, machst du's nur schwerer, nicht ärgern, nur wundern bloß. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht ärgern, nicht ärgern, mach nicht. Nur wundern. Du war ein Lächeln im Gesicht. Bring nicht jeden runter. Nicht ärgern. Es geht bald vorbei, was immer es ist. Nicht ärgern, nur wundern.